kein Land und kein Volk hat einen solchen Schatz an wirklich großen musikalischen Meistern aufzuweisen, wie gerade wir Deutschen. Wir sind eigentlich das auserkorene Musikvolk der Welt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die musikalische Schöpfung selbst, sondern auch in Bezug auf die Empfängnisfähigkeit für die Musik im Allgemeinen, die bei uns ein selbstverständliches Vorrecht der breiten Massen unseres Volkes darstellt. Es gibt Völker, bei denen eine, ich möchte fast sagen, primitive Musikalität den Untergrund ihres Verhältnisses zur Musik überhaupt darstellt. Es gibt wieder andere Völker, bei denen eine angeborene und natürliche Musikalität im Laufe ihrer Entwicklung zur reinen Konstruktion erstarkt ist. Das deutsche Volk aber besitzt die seltene Gabe, eine angeborene, natürliche und sich zwangsläufig auswirkende reine Musikalität mit einer starken Neigung zum Thematischen und einer schöpferischen Konstruktivität zu verbinden. Aus diesen beiden Veranlagungen unseres Volkes hat sich die in der ganzen Welt bekannte und berühmte starke Musikbegabung der Deutschen entwickelt. Sie ist etwas ganz Einmaliges. Sie hat die Kulturmenschheit mit den wunderbarsten Schöpfungen wahren und echten Musikantentums beschenkt und beglückt. Ohne Deutschland, ohne seine großen Meister, die mit hinreißenden Sinfonien und großartigen Opern auch heute noch den musikalischen Spielplan aller Völker und aller Nationen beherrschen, wäre eine Weltmusik überhaupt nicht denkbar.